you gotta be so mean? Dead at the roots, no earth to cling to. The trees take off their clothes as they lay down on the road, thinking about a friend back home. Moved here to be closer. I had a thing to see. What bribes the wholesome to trade in vitality? I can't find no eyes to lock with mine. Nowhere we can drive when the city is dying. Dogs bark in tunnels. The shadows have gone to sleep. Ink on the walls and ink on the arms, walking backwards through my father's dream. Seeds all twisted, myth of fertility. The colors all gone with the birds for a new sun. What will become of me? Moved it to be closer. I had a thing to see. What bribes the wholesome to trade in vitality? I can't find no eyes to lock with mine. No way we can thrive when the city is dying. I can't find no eyes to lock with mine. No way we can thrive when the city is dying. Taking so pale in breaths, and my body's a mess. Taking so pale in breaths, and my body's a mess. I can't. Den Sunday Service, die zweite Stunde. Hier geht es weiter wie immer mit den Konzerttipps. Und ja, das gerade eben war Doey Paoro. Die kommt aus L.A., macht Musik irgendwie zwischen R&B, Pop und ein paar Elektro-Sounds und hat mit After vor kurzem eine Platte rausgebracht, die sie live präsentieren wird. Und zwar am 1.12., das ist Dienstag, im Nordspeicher spielt sie. Am gleichen Tag sind Boy, das Damenduo aus unserer Hansestadt, zu Gast im Meertheater. Habe ich jetzt nicht mit dabei, weil ich denke, ihr kennt die Band ja auch zu Genüge. Und dann sind Ringo Death Star zu Gast im Grünen Jäger. Die Band kommt aus Austin, Texas, macht ziemlich sympathischen Schrammelpop und ich habe da die neue Platte von der Band nicht zu fassen bekommen. Stattdessen das vorherige Werk Morph für euch rausgesucht. Hier kommen Ringo Death Star mit ihrem Song Drain. I'm not afraid to die. Das war doch wirklich 1A Schrammelpop hier mit Ringo Death Star. Die Gruppe klingt zwar ein bisschen retro vom Sound her, aber das ist überhaupt kein Problem. Sie spielen live am Dienstag, den 1.12. im Grünjäger. Ringo Death Star hörten wir gerade mit Drain. Dann ist Slim Twig zu Gast im Hafenklang. Slim Twig, hinter diesem Pseudonym verbirgt sich der Kanadier Max Tunbell. Und ist ein typischer DIY-Geselle, hat früher seine Alben und EPs auf Kleinstlabeln veröffentlicht und teilweise auch selbst auf Vinyl veröffentlicht und ist seit einiger Zeit, seit 2 Alben genau, bei DFA Records. Klar greift da oder beißt da irgendwann auch der große Fisch an, der große Fisch im Rahmen eines Plattenlabels. Neuestes Werk ist schon ziemlich strange geworden. Thank you for sticking with Trick heißt es. Hier kommt er mit A Woman's Touch. Slim Twig mit A Woman's Touch. Ja, ziemlich strange Sounds, die er hier macht auf dem Album Thank You for Sticking with Twig. Klingt so ein bisschen so eine Mischung aus, weiß ich nicht, Casio-Pop, ein bisschen Serge Gainsbourg, Croonertum dabei und irgendwie auch ganz viel Rocky Horror Picture Show, wenn man das mal auf ganze Albumlänge betrachtet. Also ziemlich verrücktes Zeug. Ob das auch live auf der Bühne funktioniert, entweder ganz, ganz großartig oder ganz, ganz grottig. Ich hoffe mal eher das Erste und ja, deshalb auch hier Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Slim Twig spielt am Dienstag, den 1.12. im Hafenklang. Hier kommt er nochmal mit Stone Rollin'. You've taken stock of this where you're from. You've been a solitary angel since you were young. That now you were a solitary angel. sun is gone. They may have melted just a little, but your wings stayed on. Listening, listening. Far below the sea is glistening. You push the rock up and down the hill. If I come back in a year, I find you pushing still. Listening, listening. Your bird's eye view means you don't miss a thing. Eben Slim Twig mit dem Song Stone Rollin' vom Album Thank You for Stickin' with Twig. Auch ihr könnt mit Twig sticken, also mit ihm zusammen abhängen. Und zwar am Dienstag im Hafenklang spielt Slim Twig alias Max Turnbull aus Kanada. Und das ist hier Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Am Dienstag geht es weiter mit Widow Speak und Saint Seneca. Beide spielen auf der MS Stubnitz. Widow Speak machen ganz klassischen Dream Pop, haben gerade eben mit dem Album All Yours eine neue Platte veröffentlicht. Davon hier der Song Narrows. Thank you. Narrows, das war ein Song von Widow Speak. Die gibt es live am Dienstag, den 1.12. auf der MS Stubnitz zusammen mit Saint Seneca. Passt musikalisch nicht ganz perfekt, aber warum auch nicht mal unterschiedliche Bands zusammenspielen lassen vom Sound her. Auch die kommen aus den USA, klingen lauter, dynamischer, haben gerade mit Such Things eine schöne Platte veröffentlicht. Hier kommen sie mit dem Song The All Full On, so muss es heißen. Seneca hörten wir. Inzwischen konnte ich auch den Titel hier richtig entziffern, weil es ist echt nicht so einfach. Komische Buchstaben ineinander gehen, man kann es kaum lesen. Also The Awful Yawn hörten wir vom Album Such Things, die Band live zu erleben. Zusammen mit Widow Speak auf der MS Stubnitz am Dienstag, den 1. Dezember. Dann am Mittwoch spielen Elvi im Grünspan, die gab es schon in der ersten Stunde. Und Anna von Hauswolf spielt auf Kappnagel, auch die Dame gab es hier schon im Programm. Dann geht es weiter am Donnerstag, The Odd Couple spielen am 3.12. im Molotow. Hier gibt es ihren Song mit dem Titel Unwind Me. This after hour is a The Odd Couple hörten wir gerade eben mit ihrem Song Unwind Me. Ich glaube, die kommen aus Berlin und sie spielen am Donnerstag, den 3. Dezember im Molotow. Am gleichen Tag sind Ra Ra zu Gast im Kleinen Donner. Die kommen aus Kanada, haben im Frühjahr mit Vessels eine Platte veröffentlicht und davon hören wir hier den Song Wolf Eyes. Musik aus Kanada mit Ra Ra, komischer Bandname. Die spielen live im, wo war es noch hier, im Kleinen Donner am Donnerstag. Passt ja irgendwie, Name und Location und Tag, also Kleiner Donner am Donnerstag, am 3.12. Ra Ra. Dann findet statt in dieser Woche das Jazz at the Edge of the Plate Festival. 2 Tage im Golem mit Jazzmusik und alles, was darum gehört. Und zwar am Donnerstag, den 3.12., da spielt das Schlippenbach-Trio. Und dann am Freitag, den 4.12., da ist zu Gast das Kammerflimmer-Kollektiv. Hier zu hören mit dem Song Silver Chords. Yeah. Das war das Kammerflimmer Kollektiv. Musik aus Karlsruhe kommen sie, glaube ich. Das Ganze hier schon vom älteren Album, erschien 2010 mit dem Titel Wildling heißt es. Und das Kammerflimmer Kollektiv spielt im Rahmen des Festivals Jazz at the Edge of the Plate am Freitag, den 4.12. im Golem. Ebenfalls am Freitag zu Gast im Übel und Gefährlich sind Schnipo Schranke. Die kommen hier mit ihrem Song Pisse. Untenrum nach Pisse. Nipo Schranke waren das gerade, der Song von ihrem Album Satt, und die Band spielt live am Freitag, den 4.12. im Übel und Gefährlich. Am gleichen Tag gilt die Simpson im Hafenklang. Aus Detroit gab es bereits in der ersten Stunde hier zu hören, und dann geht's weiter. Am Samstag, den 5. Dezember im Übel und Gefährlich spielen Maximo Park, das Konzert ist ausverkauft, und es wurde gerade eben ihr Album A Certain Trigger wieder veröffentlicht nach 10 Jahren, und dazu auch noch ein andere Platte, und zwar Missing Songs, also eher so B-Seiten und Songs, die es nicht auf dieses Album geschafft haben. Davon hier für euch My Life in Reverse, Maximo Park. Maximo Park, My Life in Reverse, vom Album Missing Songs, auch schon Lieder, die über 10 Jahre alt sind. Und Maximo Park spielen live im Übel und Gefährlich am Samstag, den 5. Dezember. Das Konzert ist ausverkauft, wer keine Karten hat, kann vielleicht ins Mojo gehen. Dort sind Funkstörung live zu Gast, die aus Rosenheim stammenden zwei Menschen haben ja nach über 10 Jahren Auszeit, glaube ich, auch im Sommer eine tolle neue Platte veröffentlicht. Ganz unverhofft war sie hier auf einmal da, und wirklich beide Daumen nach oben. Funkstörung hier zu hören mit All the Things. Words are spoken. The way is default. Eyes wide open, you go on and on. hörten wir mit ihrem Song All the Things vom neuesten Album Funkstörung. Live das Ganze im Mojo Club am Samstag, den 5. Dezember. Ebenfalls dabei Robert Koch, also elektronisches und irgendwie auch ganz warmes, souliges, poppiges Songwriting mit dabei bei zumindest einigen Songs hier auf dem neuesten Album von Funkstörung. Dann geht's weiter mit Sonntag, den 6. Dezember. Nikolaus, Schuhe putzen nicht vergessen, damit ihr auch schöne kleine Dinge daran findet. Und dann gibt's live am Abend Jonas Alaska, der Norweger, zu Gast im Molotow vom Album Tonight. Hier sein Song October. On a day just like this on the ocean 4 years ago now, the wind was too strong, the waves were too big, 3 young men were thrown off the bow. When I was at home, they were fighting towards Mother Earth. And 2 of them died only 20 years after their birth in October. Ooh. And the last of the 3 was left hopelessly crying for help. The wind was screaming, but the silence was stronger as he stood with his feet in the kelp. The sun was still up, but it was nighttime when I heard who died. I only knew Eric, 'cause one time he gave me a ride in October. I didn't know him well, but I liked him. He was one of those guys that everyone knew, either liked him or not, 'cause there were no sign of lies in his eyes. I was 17 years old the last time he spoke to me. I'm 21 and I'm older than he'd ever be in October. My father is his mother's cousin, so that makes us kin. I remember those family dinners and the old people's funerals again and again. So strange looking round in the crowd when he wouldn't be found. Oh, the look on the face of his brother when they lowered him down in October. October's the best, turns roads into beautiful trails. The rime on the windows, the leaves on your coat, the frost on the cars and the rails. Still out on the ocean, those memories are bringing me down. But I've heard there's a symphony playing you to sleep when you drown. October. Der Oktober wurde hier besungen von Jonas Alaska, den Norweger könnt ihr live erleben und zwar am Sonntag im Molotow, das ist der 6. Dezember. Dann noch ein Tipp für Sonntag und zwar Blackbird and Spencer spielen im Gängeviertel und zwar dort im Sängerknaben und Sirenen. Blackbird and Spencer, das ist einmal Miriam Erdmann und dann Hannes Klock, die kommen aus Berlin-Hamburg und haben im Oktober mit Home in the Sky ihr Debütalbum veröffentlicht, das Ganze über Crowdfunding finanziert und darauf gibt es zu hören, ja, neben Gesang und Gitarre und Klavier, vor allen Dingen Steelgitarre und auch ein paar Streicher. Hier kommen sie mit ihrem Song Such a Drag. You know it's such a drag to lose the feelings that you had. You run out of life while you're searching for a smile. The car you're driving in is running out of fuel again. The sky has turned into a silver glow. And you are looking up. The stars might be the place to call you home at last. Down here you're never sure if it is light or dark. The answers they won't fit. The questions that you got, you will never know. Look underneath this pile of dirt. Take the cover of the pain and hurt. You left too much behind to give it time. Every town you're passing through, it's like a river turning blue. Winter froze your breath and let it fly. And you waking up, you're still waiting for a call to calm your railing heart, even though you know that it will need a part of you that you know. Someone who lived long before your time. When you're out there on your own, you see a meaning can't be known by a single soul who's waiting for no one. You have, you run out of life while you're searching for a smile. You run out of life while you're searching for a smile. You run out of life while you're searching for a smile. Such a Drag, das war ein Song von Blackbird and Spencer von ihrem Album Home in the Sky. Und die spielen live nächsten Sonntag im Gängeviertel und zwar dort dann im Sängerknaben und Sirenen. Dann ein Tipp für nächsten Montag und zwar die Nerven spielen im Molotow. Das ist der 7.12. Die Band gab es bereits schon zu hören in der ersten Stunde. Ja, soviel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Ein bisschen Zeit ist ja noch in der zweiten Stunde. Ich habe hier nochmal einen Song von Blackbird and Spencer von eben diesem auch gerade eben gehörten Album Home in the Sky. Ihr Song It Will Heal. Something new every night and every day. Still, there's something new every night and every day. But it's taking up a bigger and bigger space. It's crowded and unwholesome in this place. I hear your voice, but I can't see your face. And it's driving me insane. Won't you turn around, please close the door. What was it you said, please say it once more. I'm alive and you regret every day you spend in here. I'm alive and you regret every day you spend in here.